Am 14. Januar 1930 drangen feige Mörder in die Wohnung unseres unvergesslichen Kameraden und Sturmführers Horst Wessel ein und schossen in brutaler Mordabsicht auf ihn. Die Kugel traf unseren Horst und schwer verwundet musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Die feige Mörderbande ergriff die Flucht. 40 Tage lang musste unser treuester Kamerad mit Leben und Tod ringen, bis ihn am 23. Februar 1930 der Tod von seinen Schmerzen erlöste. Deine Lieder, Horst Wessel, du bist nicht vergessen.